vorweg, bevor die Veranstaltung beginnt, habe ich gleich mal eine Bitte, nämlich angesichts dieses Häufleins Zigaretten, das hier bei mir liegt plötzlich, dass möglichst wenig geraucht wird, bitte. Das wäre sehr freundlich. Ich werde uns... Vielen Dank. Danke. Ich werde uns nur kurz vorstellen. Mein Name ist Bettina Fellmann. Neben mir sitzt Bernd Volkert. Das ist das erste Mal, dass wir zusammenlesen. Und das ist auch das erste Mal, dass wir Gedichte vorlesen. Das Einzige, was ich eben noch sagen wollte zu den Gedichten, ist die Entstehungszeit. Die ersten Gedichte sind 1990 entstanden. Das heißt, das sind inzwischen 25 Jahre. Und ich denke mal, dass die Texte dann auch deshalb eine unterschiedliche Reife aufweisen. Das bitte ich zu entschuldigen zum Teil. Das war die inverse. Bitte? Du fandst ja die späten schlechter. Bei dir? Ja, genau. Ja, bei mir nicht. Ja. Ohne dass ich wusste, wann er sie geschrieben hat. Gut. Und wir flechten drei kleine Abschnitte von anderen Autoren ein, die werden aber nicht extra benannt. Damit werde ich jetzt beginnen. Mhm. Während die Schulen die Menschen im Reden drillen, wie in der ersten Hilfe für die Opfer von Verkehrsunfällen und im Bau von Segelflugzeugen, werden die Geschulten immer stummer. Sie können Vorträge halten, jeder Satz qualifiziert sie fürs Mikrofon, vor das sie als Stellvertreter des Durchschnitts platziert werden, aber die Fähigkeit, miteinander zu sprechen, erstickt. Sie setzte mitteilenswerte Erfahrung, Freiheit zum Ausdruck, Unabhängigkeit zugleich und Beziehung voraus. Im allumgreifenden System wird Gespräch zur Bauchrednerei. Es geschieht den Stimmen der Redenden, was der Einsicht der Psychologie zufolge der des Gewissens widerfuhr, von deren Resonanz alle Rede lebt. Sie werden bis in den feinsten Tonfall durch einen gesellschaftlich präparierten Mechanismus ersetzt. Sobald er nicht mehr funktioniert, Pausen eintreten, die in den ungeschriebenen Gesetzbüchern nicht vorgesehen waren, folgt Panik. Um ihretwillen hat man sich auf umständliches Spiel und andere Freizeitbeschäftigungen verlegt, die von der Gewissenslast der Sprache dispensieren sollen. Der Schatten der Angst aber fällt verhängnisvoll über die Rede, die noch übrig ist. Boshaft wie goldene Rede beginnt diese Nacht. Wir essen die Äpfel der Stummen. Wir tun ein Werk, das man gern seinem Stern überlässt. Wir stehen im Herbst unserer Linden als sinnendes Fahnenrot, als brennende Gäste vom Süden. Wir schwören bei Christus dem Neuen, den Staub zu vermählen dem Staube, die Vögel dem wandernden Schuh, unser Herz einer Stiege im Wasser. Wir schwören der Welt die heiligen Schwüre des Sandes, wir schwören sie gern, wir schwören sie laut von den Dächern des traumlosen Schlafes und schwenken das Weißhaar der Zeit. Sie rufen, ihr lästert. Wir wissen es längst, doch was tut's? Ihr malt in den Mühlen des Todes das weiße Mehl der Verheißung, ihr setzet es vor unseren Brüdern und Schwestern. Wir schwenken das Weißhaar der Zeit. Ihr mahnt uns, ihr lästert. Wir wissen es wohl, es komme die Schuld über uns aller warnenden Zeichen. Es komme das gurgende Meer, der geharnischte Windstoß der Umkehr, der mitternächtige Tag, es komme, was niemals noch war, es komme ein Mensch aus dem Grabe. Je mehr man die Welt kennt, desto weniger mag man sie leiden, so wie sie ist. Da war dieser Mann, der wollte kein Mann sein, der wollte gar nicht sein, so wie er ist. Da hat er sich zu Tode gehungert, das war das Einfachste. Da war diese Frau, die hat immer gesucht und gesucht und nichts wollte sie finden. Da ist sie halt dumm geworden, narrisch, besser als die Sucherei, die ewige. Und eine andere, die hat sich selbst die Zwangsjacke angelegt, weil ihr das Narrischsein zu anstrengend geworden ist. Sie hat's nicht mehr aushalten wollen. Noch einer. Der hat's erst ganz lang gemacht, hat alle seine Kräfte aufgebraucht und die waren groß. Und dann ganz kurz ist von einem Hochhaus gesprungen und so gibt's viele und viele. Und ein paar gibt's, die sind unerschüttert, unerschütterlich oder haben die Erschütterung eingekastelt irgendwo. Da rumpelt sie möglicherweise vor sich hin, während sie guter Hoffnung sind. Und dann gibt's die, die schauen den Wahnsinn, schauen ihn an und halten ihn aus, wissen vielleicht selber nicht warum. Ein Tag bricht an, ein Tag wie jeder andere, wie man so gerne lügt, um nicht aussprechen zu müssen, ein Tag wie jeder andere es auch schon hätte sein können. Ich kenne dich nicht, sagt er, und werd's vielleicht auch niemals tun. Ich weiß das schon, sagt sie, mir geht es ganz genauso. Auch ich sehe dich als Frage, zu der ich keine Antwort habe. Sie schweigt ein bisschen. Am liebsten habe ich dich, wenn du nichts sagst. Das ist dann so, als wenn du nicht ablenken wollen würdest. Ablenken von was? Von nichts, ich weiß nicht. Ich glaube dann, dass die Chancen bessere sind. Welche Chancen? Weiß ich auch nicht, aber ich kann dann besser denken, auch von dir. Schön ist eine Geschichte von zwei Arbeitern, die wohnen in einer Straße, genau gegenüber voneinander. Und wenn sie am Morgen mit ihren Fahrrädern losfahren, aus den Höfen ihrer Häuser raus, treffen sie sich immer in der Mitte der Straße, berühren sich und fahren dann nebeneinander weiter. Bis eines Tages der eine Arbeiter denkt, er weiß was Besseres, als in die Arbeit zu fahren und daheim bleibt. Der andere Arbeiter denkt so etwas nicht und fährt mit seinem Fahrrad raus aus seinem Hof in die Mitte der Straße und da fällt er dann ganz langsam um. Das ist der schöne Moment an der Geschichte, wie der zweite Arbeiter umfällt mit seinem Fahrrad, weil da könnte er etwas merken nach dem Moment. Schlag auf Schlag hämmern zum Takt der Arbeit, die Schlagwerkzeuge hämmern, es schlagen die Trommeln den Takt der Arbeit, schlagen sie in uns. Das Herz ist schon wund, nur nicht mehr mitschlagen, denkt der Mensch ohne Haut. Das geht schnell. Der Raum ist erfüllt von Hämmern, das Essen würgt sich hinab durch den Lärm, ganz fad gehämmert, nur weg hier, den Teller leeren, nur schnell dem Schlagen des Taktes entfliehen, denn... Ich bin schon da, schreit die Welt triumphierend wie immer. Geduckt läuft der Mensch ohne Haut durch die offene Tür. Ich bin schon da, schreit die Welt triumphierend wie immer. Ich bin schon da, schon da. Aufgabe. Die Welt lädt nicht zum Bleiben ein. Man hat verlebt von Anbeginn. Das Dennoch kommt von dem, was fehlt. Dort ist die Kraft zum Scheitern, das wie ein Fluch beständig uns ereilt. Von dem belebt, was noch nicht ist, vielleicht nie sein wird, erkennt man Glück als die Potenz, die allen eignet. Gleich zeigt sich dies in jedem Blick. Man sieht es und es wird gesehen. Die Sehnsucht ist ein voller Kelch, der nähren kann und jedes Mal aufs Neue sich erfüllt. So ist's fast gut, so kann es sein. Die Welt lädt nicht zum Bleiben ein, man hat verlebt von Anbeginn. Das Nimmer kommt von dem, was fehlt. Dort stirbt die Kraft zum Scheitern, das wie ein Fluch beständig uns ereilt. Von dem erschöpft, was niemals ist, wohl niemals sein wird, erkennt man Leid als die Essenz, die allen eignet. Gleich zeigt sich dies in jedem Blick. Man sieht es und es wird gesehen. Die Sehnsucht ist ein hungrig Tier, das ganz verzehrt und niemals sich erfüllt. So ist es schlimm, so kann es sein. Nein, sagst du, sei die Welt des zerbrechenden Glases, in allen erdenklichen Farben das Licht in den Scherben. Im Rot unserer Lippen, da spiegelt sich schon der Schlag, der mich trifft. Das Blaue verspricht sich vom Himmel und stundet uns eine Wolke, darin ergießt sich das Rot unserer Lippen. Zu laut, sagst du. Wir versprechen uns nichts, dein Finger rührt an die Scherben, du blutest vom Blau des Himmels, wir halten einander fest. Im Rot unserer Lippen, da wirbelt die Welt und wir zittern am Boden. Mit schweren Schritten durchquerst du die Wolken, deine Schuhe sind schwarz. Blau, sagst du. Wir versprechen uns nichts. Stell dir vor, all die Farben, dein Mund, wir zerbrechen die Welt, wir halten einander fest. Dein Blick ist ein Riss in der Zeit, du verschließt deine Ohren, ich zittere am Boden. Dein Schlag trifft ins Rote, mein Mund, deine Hand in den Wolken. Zu leise rufe ich ins Blaue. Es gibt jetzt einen kleinen Bruch. Den konnten wir leider inhaltlich nicht überbrücken. Blechredner. Günter Grass in New York, 30. Juni 2007. Nein, nein, nein, da werden Sie wohl keine Chance haben. Wir sind absolut überwältigt von der Resonanz. Auch die Warteliste ist schon lang, machen sich keine Hoffnungen. Kaufen Sie sich lieber ein Buch. Meinte die Frau am Telefon des New Yorker Goethe-Instituts ganz aufgeregt auf meine Nachfrage, ob es denn noch eine Möglichkeit gäbe, in die Günter-Grass-Veranstaltung am nächsten Tag dort selbst eingelassen zu werden. Naja, Hoffnungen habe ich mir hinsichtlich des Grass-Auftritts eh keine gemacht. Bücher habe ich schon mehr als genug und uneinsichtig bin ich auch. Also bin ich am nächsten Tag den Ratschlag ignorierend, doch losgezogen zur deutschen Kulturrepräsentanz in Amerika, dem Land, das keine Nachtigall hat, dafür aber gleich gegenüber dem Goethe-Institut, das Metropolitan Museum of Art und den Central Park. Und siehe da, zwar gab es schon eine Schlange von knapp 20 Leuten, halb deutsch, halb amerikanisch, würde ich sagen, die auch alle keine Reservierung für die Veranstaltung hatten. Oben im Saal war es angeblich schon voll. Es bestünde Gelegenheit, dem Ereignis mittels eines Flachbettbildschirms beizuwohnen. Aber am Ende ging es dann doch. Alle fanden Platz in einem dunkel holzgetäfelten Raum mit zugezogenen Vorhängen, vor denen er saß, der Nobelpreisträger, der Mann, der keine Einführung mehr braucht, wie die Leiterin des Goethe-Instituts mitteilte, als sie gerade Günter Grass einführte. Der alte Kaschube, dachte ich mir, sieht ja noch schnauzbärtiger und gebückter aus als im Fernsehen. Zweiteres mag von den Anstrengungen dieser Woche herrühren. Der Zwiebelhäuter hatte im Verlauf dieser Woche anlässlich der amerikanischen Veröffentlichung sein, man verzeihe die Verkürzung, es geht mir nur um die Sache, Waffen-SS-Buch schon bei zwei Gelegenheiten vorgestellt, was Grass ja bekanntlich immer einige Empörung über die dreiste Fragerei des Journalienpacks kostet. Beide Auftritte habe ich leider verpasst, doch wie den diversen Berichten zu entnehmen ist, hat Grass sich phasenweise schon sehr zusammennehmen müssen, ob der Neugier seitens der Fragesteller, warum denn gerade er als das selbsternannte Gewissen Nachkriegsdeutschlands, wie die New York Times schrieb, zum Beispiel die eigene Vergangenheit so lange übersehen hatte oder warum er dann als Jugendlicher in der Waffen-SS nicht Schlechtes sehen konnte, aber kurz darauf in der Kriegsgefangenschaft sofort den Rassismus der weißen Amerikaner entsetzt konstatierte. Aber Grass bewahrte für seine Verhältnisse halbwegs Anstand, schnauzte dieses eine Mal nicht wirklich sein Gegenüber beleidigt an, sondern stand die Tortur auf ihm recht fremdem Terrain tapfer durch, als ob er es früh gelernt hätte. Der erste dieser Auftritte Grass fand im 92nd Street Y statt, einem oder dem jüdischen Kultur- und Veranstaltungszentrum in Manhattan, wo er sich vor einem Publikum mit zahlreichen Flüchtlingen aus Nazi-Deutschland den Fragen des israelischen Schriftstellers Amos Elon stellen musste. Oder besser umgekehrt, wo Elon sich mit zunehmender Verwunderung und Ungläubigkeit den alterstrotzigen, wenig erhellenden Antworten Grass zu seiner Zeit bei der Truppe und danach ausgesetzt sah. Ein Beispiel, das der amerikanische Journalist Hasdai Westbrook festhält, der an dieser Stelle der Veranstaltung schon vor lauter Frustration platzen wollte. Elon fragte, warum haben Sie 62 Jahre gebraucht, um es jemandem zu sagen? Das ist dieselbe Frage wie letztes Jahr, als all diese Attacken begonnen hatten, sagte Grass und fügte hinzu, ich habe genug davon. Worauf das Publikum plötzlich in Applaus ausbrach und auch in Gelächter, es war völlig bizarr. Doch damit nicht genug. Es wurde noch bizarrer mit Gras im amerikanisch-jüdischen Kulturzentrum. Die Deutschen wissen, dass Krieg keine Lösung ist. Zwei Kriege zu verlieren, helfe dabei, seine Sünden zu erkennen. Den Gewinnern fehle diese Erfahrung, war seine Antwort auf die Frage nach seinem politischen Engagement, zum Beispiel anlässlich des Irakkriegs. Bei der zweiten Veranstaltung in der Public Library von New York ging es streckenweise wieder um dieselben Themen, über die Grass nicht reden will, es mittlerweile aber doch immer wieder tut. Immerhin hatte er dort Unterstützung von einem anderen alten Mann, Norman Mailer, 84, der die Veranstaltung recht eigentlich erst zum Ereignis machte, da er nebenbei ankündigte, dies sei wohl sein letzter Auftritt in der Öffentlichkeit, er sehe schlecht, höre fast nichts mehr, gehe auch nicht mehr so gut. Das Alter holt mich ein. Bei Grass wird man auf so eine Ankündigung wohl noch eine Weile warten müssen, 2007, zumal wenn er auch noch solche Unterstützung wie von Mailer erhält, dass es Grass ja schwerer als er gehabt habe. Er, Mailer, selbst als dummer Junge, auch ganz sicher zur Waffen-SS gegangen wäre und ohnehin jeder seine Leichen im Keller habe. Zum Beispiel Mailer, der, wie er allerdings freimütig erzählte, und was, seit es passiert ist, eh schon jeder weiß, 1960 auf seine damalige Frau mit dem Messer eingestochen und bis heute nicht darüber geschrieben habe. Sowas brauche Zeit, das müsse erst zur Brillanz reifen, bevor man es aufs Papier bringen könne. So werde es bei Grass schon auch gewesen sein. Sprach's, lobte beim Häuten einer Zwiebel als hervorragendes Kriegsbuch und leitete damit mit roher Eleganz über zu ihn mehr interessierenden Themen wie den Irakkrieg und Bush, bei denen Grass, frisch exkulpiert, sich dann auch wohlfühlen konnte. Von Amerika gehe anders als in den 60ern seit dem Irakkrieg keine Inspiration mehr aus, meinte er. Von Grass geht, genauso wie in den 60ern, seit dem Zweiten Weltkrieg keine Inspiration mehr aus, meine ich. Aber eigentlich sollte es ja um die Veranstaltung im Goethe-Institut gehen. Allein, da ist nicht viel zu berichten, außer man hat das Talent, über Fahrtheit spannend zu schreiben. Grass saß zwischen dem Journalisten, Lektor und Übersetzer Helmut Frielinghaus und dem amerikanischen Germanistikprofessor und Übersetzer Brion Mitchell. Anlass für die Veranstaltung war eine geplante amerikanische Neuübersetzung der Blechtrommel und ein Treffen Grass mit seinen diversen Übersetzern in Gdansk letztes Jahr, wo er sich ihnen als eine Art literarischer Reiseführer verdingte. Das gab alles erwartungsgemäß nicht viel her, zumal alle drei Protagonisten auf ihre je eigene Weise recht dröge Gestalten sind. Die einzige interessante Frage, die im Raum stand, warum, um Himmels Willen, braucht es denn eine Neuübersetzung der Blechtrommel, wo es doch eine weithin anerkannte und erfolgreiche schon gibt, wurde mit allerlei Plattitüden und Allgemeinplätzen nicht beantwortet. Die Zeiten änderten sich halt, die Sprache auch, da müsse man die Schwarte von Grass schon mal wieder neu in die Hand nehmen und ins Englische übertragen. Was alles ein sehr schwieriges und anspruchsvolles Unterfangen sei, da der Roman ja immerhin seine 779 Seiten habe, das müsse erstmal bewältigt werden, etc. pp. Offenbar waren die drei Herren auf dem Podium von ihrem Auftritt auch nicht sehr begeistert, denn nach etwas mehr als einer Stunde war schon wieder Schluss, Diskussion gab's keine. Hätte ja vielleicht wieder jemand die alte Chose aufrühren können, sondern es wurde gleich zum Empfang geladen. Grass stärkte sich mit einem Glas Orangensaft für die Rückreise auf den Kontinent auf der anderen Seite des Atlantiks. Hoffentlich mit mehr Glück auf der Suche nach Inspiration als in Amerika. Allerdings Vorsicht, schon Rimbaud meinte über Europa, das Schlauste ist es, diesen Kontinent zu verlassen, auf dem die Tollheit herumirrt, um diese Elenden als Geiseln zu nehmen. Ich ging erstmal lieber in den Central Park, um auf der sicheren Seite zu sein. Am 4. April 2012 erschien ein in der Öffentlichkeit als politisches Gedicht bezeichneter antisemitischer Einwurf von Günter Grass zur Gemengelage Iran und Israel in der Süddeutschen Zeitung, in La Repubblica und El País unter dem Titel »Was gesagt werden muss«. Über die Leute, die da meinen, was sagen zu müssen. Was glauben die, wer sie sind, die Leute? Glauben die wirklich, dass sie jemand sind? Sie sind doch im Großen und Ganzen recht überflüssig, die Leute. Ganz redundant. Immer aber tun sie, als seien sie wer. Denn tun müssen die Leute immer irgendwas. Und damit es bloß nie dazu kommt, dass einer ein Mensch ist, sind sie deutsch. Was die Leute dann tun, ist sehr beliebig. Es hängt davon ab und von dem, was andere tun. Das ist dann ihr Schicksal. In Deutschland haben sie Juden mit Haut und Haaren in Todesfabriken vernichtet. Sie begingen unaussprechliche Taten, die gehören ihnen an. Die Leute sind eigentlich niemand und stets zu haben für den Fortschritt dessen, was ist. Wir sind ihre Kinder. Auf Bergen von Leichen taten sie Wunder für die Wirtschaft und ließen sie blühen im geschaffenen Raum, wo nur die Toten fehlen. Die werden sie nicht los, all die Toten, die gehören ihnen an. Die Leute fahren fort, sie können nicht ruhen, bis alles vollbracht ist und aus den Lebenden die letzte Spur getilgt von Leben. Aber die Leute haben gelernt aus der Geschichte, was sie in Wirklichkeit tun, haben sie versteckt vor sich, sodass sie nichts von all dem wahrhaft erkennen, wie würden sie sonst erschrecken vor sich. Dazu kommt's aber nicht, denn die Leute sind immer geschäftig, betriebsam, in Bewegung, sie stehen nie still, wo sie sind, ist niemals Ruhe, denn sie glauben an das, was sie tun, und sie wissen, wer stehen bleibt, geht unter, sie glauben, sie sind besonders und gut, wenn sie tun, was sie tun, wie ein jeder, weil gut wollen sie schon sein, die Leute, auf ihre eigene Art. Sie besinnen sich nicht. Sie reden mit den Mördern über die Feinheit persischer Dichtung. In Deutschland, wo der Meister, der Tod herkommt, die Gräber sind in der Luft. Sie spielen Mutter Courage in Teheran und erinnern an Hafiz und Goethe. An stählernen Trägern hängen die Toten des Tages. Im Theater lächeln sie sich zu, die Leute und die Mörder. Wenn sie feiern, beschwören sie ihre Idole und schlagen sich, bis sie bluten. So ist es das Leben, sagen sie, die Leute, dann töten sie wieder. Habe ich das? Ja, das suche ich nicht. Ich habe es umgedreht. Ach so. Das sage ich aber vorher. Das meine ich ja. Genau. Das Folgende ist anlässlich des 1. Mai 2012 in Kreuzberg geschrieben worden. Rauch und Feuer, Menschenmassen, Deutsche, Linke, Palästina. Ganze Völker scharen sich im Sonnenlicht um Fahnen, saufen, fressen, zerdröhnen mit Musik den Tag. Sie scharen sich um Stände, halten Hände und tanzen vor sich hin im Kreis. Die anderen machen Bilder und freuen sich am Bilde, das sie bieten. Es herrscht angeblich Friede, kein Schatten ist in Sicht. Das feiert, bis es dunkel wird. Die Massen schreien durch die Gassen, sie lassen viel von ihrer Hemmung fahren und stolpern durch die Nacht. Durch Schmutz und Bier, die Polizei umzäunt das dichtgedrängte Treiben, die Menschentiere trotten durch die Straßen, sie stoßen sich nur kurz an den Spalieren, schütteln sich und blöken, um innerhalb der ihnen zugedachten Absperrgitter in ihren Reihen weiter zu marschieren. Zum selbigen, prosaisch quasi, 1. Mai 2012 in Kreuzberg, gemeinsam und entschlossen, jalla. Die ganze Gegend erscheint wie Kriegsschauplatz, wo allerdings tödlicher Beschuss und Bombardement ersetzt sind durch das Flackern von Lichteffekten, dem Dröhnen von Bass und sonstigen hämmernden Instrumenten. Die Straßen sind bedeckt von Tonnen von Abfall, zerbrochenen Flaschen, Essensresten und Fetzen von Papier, auf denen die Bekenntnisse derjenigen in den Dreck getreten werden, die diese kleine, kurzlebige Hölle produzieren, die sie als widerständige, gar revolutionäre Feier verkaufen. Im Rinnstein häufen sich Tausende von zersplitterten Plastikbechern an, die Menschen wanken in den Rauchschwaden der vielen Grillfeuer umher, viele betrunken oder sonst wie betäubt, sie drängen sich aneinander vorbei, laufen stumpf oder tanzen fröhlich, vielen ist die völlige Überreizung im Gewühl anzusehen, Leute urinieren oder übergeben sich am Straßenrand, die ersten völlig Betrunkenen liegen auf der Straße herum. Eine Seite der Oranienstraße ist von Polizisten in Kampfmontur, behelmt und mit schlagbereiten Stöcken abgewiegelt. Niemand darf durch, auch kein Anwohner, ohne Angabe von Gründen. Man muss Umwege laufen, das tun auch alle gehorsam. Auf Anweisung der Polizei darf wieder ohne weitere Erklärung die U8 am Koppelser Tor nicht halten, sondern erst an der nächsten Station. Am Mariannenplatz machen zwei Antisemiten unter allgemeiner Zustimmung und wohlwollendem Staunen in aller Ruhe ihre Runde durch die Menge. Sie werden häufig fotografiert, der eine in orthodoxer jüdischer Kleidung mit langen Schläfenlocken hält eine große palästinensische Fahne, der andere ein Plakat, auf dem in großen Lettern steht, was ich schon bei einer ähnlichen Ansammlung in der Friedrichstraße auf Englisch las: Grass hat Recht. Zwischen Umweltfreunden und deutscher kommunistischer Partei befindet sich der große Palästina-Stand. In den Straßen wird an vielen Stellen meist traditionelle Musik dargeboten, die vor allem eines eint: die unglaublich schlechte Tonqualität und ihre Monotonie. In einer Kneipe am Koppelser Tor lernen K. und ich kurz jemanden aus Australien kennen, die in Berlin lebt. Tammy mache Indie-Folk, sie sei Sängerin, bla bla. Als es um Liebe geht, wird unsere Gesprächspartnerin ernst und traurig. Es sei gerade schwierig, sie sagt nicht mehr dazu. 7,5 Jahre kenne sie ihre Freundin schon, sie lebten zusammen in Neukölln. 7,5 Jahre seien eine lange Zeit. Davor sagt sie, sie sei chaotisch. Und ich erwidere, dann sei sie in Berlin ja richtig, Berlin sei eine chaotische Stadt. Sie missversteht mich und meint, ja, die Liebe sei eine chaotische Sache. Irgendwelche Leute tragen ein eigenhändig beschriebenes Pappschild herein, wie selbstverständlich stellen sie es für die meisten gut sichtbar auf einem Tisch auf, woran sich niemand stört, auf dem Schild steht: Speed up the process. Bachmanns Auftritt. Wenn ihn jemand gefragt hätte, was er sich so vorgenommen habe im Leben, welche Ziele er anstrebe, Bachmann hätte mit der Frage wenig anfangen können. Angestrengtes Nachdenken, um eine den derart Neugierigen zufriedenstellende Antwort zu finden, hätte wahrscheinlich nur zu immer stärkere Verwirrung und Schmerzen in seinem Kopf geführt, bis es ihm zu viel geworden wäre und er das Nachdenken eingestellt hätte, um sich wieder seinen üblichen Beschäftigungen zu widmen. Intensives Grübeln über Sinn, Zweck oder Inhalt seines Lebens gehörte nicht zu diesen. Manchmal, in seltenen Momenten der völligen Leere oder tiefen Erschöpfung, fiel es ihm selbst auf. Es waren all die Sachen, die gemeinhin unter Nichtigkeiten, Halbstarkentum oder Zeittotschlägerei gebucht werden, mit denen er seine Tage verbrachte. Doch kam so ein Moment, war dies nur unwiderstehliche Motivation für ihn, sich möglichst gleich wieder in ebensolche Nichtigkeiten zu stürzen, es gleich wieder zu beginnen, das gar nicht so einfache Werk des Zeittotschlagens mit Genuss. Nur selten ließ er sich auf etwas ein, was ihn Mühe kostete. Dies schien ihm widersinnig. Doch bringt es diese Art von Leben leider beinahe zwangsläufig mit sich, dass immer wieder mal, in viel zu kurzen Abständen, die Mittel, es zu führen, sich bedrohlich ihrem Ende zuneigen. So passierte es zuweilen, dass Bachmann sich einer Aufgabe widmete, eine Arbeit annahm, mit größtem Widerwillen, aber doch mit mutiger und klarer Einsicht in die gewissermaßen schicksalhafte Notwendigkeit. Dies war auch seine Haltung, als er Rostolski zusagte, der die in amtlichen Formularen von ihm verwendete Berufsbezeichnung Künstler wörtlich nahm und ihn um die Teilnahme an einer Ausstellungseröffnung in einer Galerie gebeten hatte. Nun kannte er Rostolski schon seit einer Weile, wobei er dennoch nicht sicher einzuschätzen wusste, ob dieser Bachmann wegen dessen zu jener Zeit unübersehbar notdürftigen Lage oder im Ernst als Künstler engagieren wollte. Und Rostolski hatte sich, so oft er mit ihm zu tun hatte, als im Gegensatz zu ihm durchaus seriös gezeigt, vor allem wenn es sich um Gelddinge handelte. Und um diese sollte es sich hier handeln, zumindest was Bachmann betraf. Weiter war die Summe, die ihm in Aussicht gestellt worden war, einigermaßen verlockend, wobei in seiner Lage beinahe jede Summe als verlockend zu bezeichnen gewesen wäre. Und schließlich schien das, was von ihm verlangt wurde, auch nichts wirklich Anstrengendes zu sein. Eine Performance sollte er dem Vernissagenpublikum geben. Thema: der Geruch der Ziege. Er hatte sich schon lange abgewöhnt, den Einfällen der Künstler- und Kulturszene, mit denen diese sich ihren Betrieb am Laufen hielten, nachzusinnen. Zu oft konnte er zu keinem Ergebnis kommen bezüglich der Frage, warum diese immer so immens viel Aufhebens betreiben mussten und sogar das betont und offensichtlich... Entschuldigung? Und sogar das betont und offensichtlich völlig Bedeutungslose dazu hernehmen mussten, um ihre eigene Bedeutung als leicht und unbeschwert und deswegen irgendwie doch wichtige und besser lebende Schaffende herauszustellen. Vielmehr, genau das war das Ergebnis, zu dem er immer kam, wenn er sich um diese Kunstdinge Gedanken machte. Jetzt jedoch, da er selbst in diesen Betrieb verwickelt worden war, wollte er einerseits zwar seinen Vorsatz, sich keine Gedanken übers Künstlertreiben zu machen, beibehalten, andererseits musste er denn doch etwas bieten, etwas Künstlerisches, um zu der finanziellen Entschädigung für seine aller Erwartung nach auch noch erniedrigende Anstrengung zu kommen. Wie er diesem Dilemma möglichst mühelos entkommen oder aus diesem das Beste machen könnte, war ihm nun schon seit Tagen immer wieder Gegenstand ergebnisloser Grübeleien. Oft genug war er nah dran, das Ganze einfach hinzuschmeißen, doch der Gedanke an das finanzielle Brachland, durch das er gerade wandelte, ließ ihn dann sehr schnell jedes Mal wieder diesen Wunsch ganz tief ins Innerste seines Seelenlebens verbannen. Nun, der Entschluss, den er schließlich fasste, war eines wahren Künstlers würdig, wie er meinte. Man darf der Inspiration nicht zu viele Hindernisse auf dem Weg zum zündenden Funken im Hirn des Künstlers entgegenstellen und erzwingen lässt sich sowas schon gleich gar nicht. Ich tue einfach so, als ob nichts wäre, verhalte mich wie sonst auch, nur ja kein bemühtes Drängen hin zur grandiosen Idee, die gerade so gewiss nicht kommt. So wird sich das Genie oder zumindest Talent in mir, das andere wie Rostolski dort vermuten, schon rechtzeitig melden. Selten hat jemand die Kunst wohl höher geachtet, in ihrer sich weit über das schnöde Menschenleben erhebenden Größe als ich, Bachmann, in eben diesem Moment. Den letzten Satz sagte Bachmann schon mit fester Überzeugung laut vor sich hin, gerade bevor er die Stufen zu seiner Lieblingsgaststätte erklommen, dessen Türe geöffnet, den Gastwirt freudig begrüßt hatte und von diesem sowie der Handvoll versammelter Stammgäste der Gruß noch freudiger erwidert worden war. Den darauffolgenden Tag, als er mit doch noch merklich brummendem Kopf erwacht war, dachte er einesteils mit unverhohlenem Stolz, dass er sich nichts vorzuwerfen habe. Den gefassten Entschluss habe er, dies lasse er von niemandem anzweifeln, ohne Fehl umgesetzt. Keine Sekunde lang hatte er es gewagt, die kreative Wucht in ihm zu bremsen, indem er über seinen Auftrag und die dazu bietende Performance nachgesonnen hätte. Doch ein wenig regte sich doch Zweifel in ihm, ob er nicht doch gesündigt habe gegen seine künstlerische Bestimmung. Nur unbewusst, versteht sich. Dem Bewusstsein hatte ich ja bewusst wenig Chancen eingeräumt gestern, dachte er bei sich, wenn ich mir diese etwas flapsige Bemerkung erlauben darf. Hatte er nicht noch etwas mehr getrunken als sonst? War er nicht noch etwas später als gewöhnlich nach Hause gekommen? Und von der Bewusstlosigkeit, in die er sich getrunken hatte, in den Schlaf gefallen? Und hatte er dadurch nicht unwillentlich zu viel des Guten getan, seinem künstlerischen Ehrgeiz zu leicht nachgegeben? Diese und andere Grundfragen der Ästhetik begleiteten ihn noch eine ganze Weile an diesem Tag, zumindest bis zum frühen Nachmittag, bis er seine Freunde traf, an ihrem bevorzugten Aufenthaltsort vor Einbruch der Dunkelheit. Zu diesem Zeitpunkt suchten sie dann immer das Sicherheit und Geborgenheit versprechende und bislang auch zuverlässig gewährende Lokal auf, dem immer sehr beliebten und belebenden Kiosk am Eingang der U-Bahn-Station. Der Alltag hatte ihn also wieder, genau das, was seines Erachtens die Kunst von ihm verlangte. Und beinahe wie der des Vortags wurde auch dieser Abend verbracht, aber glücklicherweise nur beinahe. Noch etwas angeschlagen von der letzten Nacht, konnte er dieses Mal unmöglich mehr als das gewohnte Maß zu sich nehmen und auch die Müdigkeit trat zu für ihn rechtschaffener Zeit ein und er dadurch nicht als allerletzter Gast den Heimweg an. Die Zweifel blieben also aus am nächsten Morgen, allerdings die Inspiration ebenso. Und heute war er gekommen, Bachmanns Tag X. Die Performance, diese scheiß Performance, diese beschissenen Künstler, dieses verdammte Geld, diese dreimal verfluchte Arbeit, erregte, gar erzürnte er sich immer mehr. Sein Zorn wurde so gewaltig, dass er an diesem Tag der Erste am Kiosk sein sollte, was selten eigentlich nie vorkam. So groß war seine ihm sehr gerecht dünkende Wut, dass er mit einem selbst die wahrlich fachkundigen Freunde des Kiosks stark beeindruckenden Abstand der Betrunkenste war, als diese sich auf den gewohnten Weg ins Lokal machten und es für ihn allerhöchste Zeit war, in die Galerie zu eilen, um dort die Kunstverständigen mit seiner Performance zu beeindrucken. Als Bachmann sich noch wunderte, dass ihm die Adresse, wo das Ganze stattfinden sollte, trotz seines, das merkte er noch und auch darüber musste er sich nicht wenig wundern, trotz seines verheerenden Zustandes wieder einfiel, stand er schon vor den großen Schaufenstern der Galerie. In seinen Gedanken wurde sie zur Galeere, was er sich nicht recht erklären konnte, aber doch verspürte er den Schrecken, der mit diesem Wort gemeinhin verbunden wird. Er sah wohl gekleidete und genährte Menschen drinnen sich dicht an dicht drängen, entdeckte sich selbst als Widerspiegelung der Scheiben und fühlte sogleich tiefes Erbarmen mit sich, sah Bilder an den Wänden des Ausstellungsraumes hängen, auf denen er gar nichts erkennen konnte. Lag es in der Absicht des jeweiligen Künstlers oder an der nachlassenden Kraft seiner Augen? Er wusste es nicht, aber er wollte es auch nicht wirklich wissen. Und dann beobachtete er gewissermaßen schon sich selbst, wie er durch die Tür des Ausstellungsraums brach, hörte Klirren und Schreie um sich herum, vernahm Würgegeräusche, sah Erbrochenes vor seinen Augen auf dem Boden der Galerie mit großer Heftigkeit, in großer Menge und in unappetitlichen Farben stürzen, was ihn schließen ließ, dass er es war, der sich gerade übergab. Er lobte sich insgeheim wegen seines Scharfsinns. Dies war auch das Letzte, was ihm im Gedächtnis blieb, dass er verschiedene Gäste der Vernissage noch mit seinem ehemaligen Mageninhalt zu beschmieren versuchte, teils auch erfolgreich, dabei immer wieder mit beträchtlicher Lautstärke und nur durch die Wiederholung für die Anwesenden verständlich »Scheiß Performance« rufend, dass Herr Rostolski dann wüsten und angeblich sogar satanischen Blicks sich griff, als dieser mit besänftigenden Worten und beruhigenden Gesten versucht hatte einzugreifen, ihn fest am Kragen hielt, zuweilen heftig schüttelte und der Menge dabei zurief, »Glaubt ihm nicht, er ist ein Lügner!« Das alles wusste er nicht mehr aus eigener Erinnerung. Dies erfuhr er auch nicht von Rostolski oder anderen seiner Bekannten, die an diesem Abend ebenfalls zugegen waren. Die hatten seither mit ihm noch nicht wieder gesprochen. Nein, es waren seine lieben, ihm seit diesem Tag noch lieber gewordenen Kioskfreunde, die es ihm zutrugen. Und Bachmann konnte nicht umhin, ein wenig sich zu brüsten, ob dieser, wie er fand, doch sehr gelungenen Performance, die ihm noch teurer und bemerkenswerter schien, da er bis heute nicht auch nur einen Pfennig dafür erhalten, geschweige gefordert hatte. Er, Bachmann, wollte sich seine hohe Kunst, für die er, wie er der Welt gezeigt hatte, bereit war, alles, wirklich alles zu geben, nicht durch den schnöden Mammon ins Irdische, nur Menschengleiche herabziehen lassen. Da. Die Geschichte möchte ich, ach, du möchtest sie selber kommentieren, deine Geschichte. Mach mal, nee, nee, mach mal. Ich soll die jetzt sowieso fremd kommentieren, hast du gesagt. Kommentier mal fremd. Wer nicht böse ist, lebt nicht abgeklärt, sondern in einer besonderen, schamhaften Weise verhärtet und unduldsam. Aus Mangel an geeigneten Objekten weiß er seiner Liebe kaum anders Ausdruck zu verleihen als im Hass gegen die Ungeeigneten, durch den er freilich wiederum dem Verhassten sich angleicht. Jetzt hast du noch einen extra Kommentar. Nein, das war der. Eigentlich mein Kommentar. Ah, okay. Verdammt. Man soll das jetzt nicht überbewerten. Aus der Anstalt. Eins im Allgemeinen. Kann ich nicht sein, wo ich nicht sein kann, muss ich bleiben, wo ich doch weg will. Kann ich nicht sein, da will ich weg, aber kann ich nicht bleiben, wo ich bin. Da will ich nicht bleiben, wo ich bin, wo ich hin will, kann ich nicht sein. Das ist so weit weg, wo ich hin will, nirgends kann ich. Wohin ich will, kann ich nicht sein. Was ich will, wo ich bin, da will ich nur weg. Ich kann da nicht bleiben. Nichts lässt mich da sein, wo ich bin, wie ich bin, will ich weg. Ist denn kein Weg von hier fort, wo ich hin will, dass ich bleiben kann, wie ich bin, vielleicht dort, wo ich bleiben kann und wie ich möchte? Bitte bringen Sie mich in einen anderen Raum. 2. Im Besonderen mangelt es sehr an Menschen, an den anderen. Sie machen sich gleich mit allen und machen alle das Gleiche. Das andere macht keiner ähnlich im Gleichen. Sie spiegeln sich alle im Fremden, benutzen vertraut den anderen, sie kennen sich nicht, verstellen die Nähe zum anderen, den keiner versteht, wie sich selbst mit dem Gleichen. Und anders kann man nicht sein, wir sind aus dem Gleichen geformt. Kalt ist es hier drin und die Worte rinnen von künstlichen Tasten, da tropft auch das in den Schoß. Esther Marian hat sich getötet, ich hörte sie früher Fragen stellen, über die zog ich immer die Stirn in Falten und nun bringen Sie mich bitte in einen anderen Raum. Besinnungslos stürzt die Gegenwart vorwärts. Die Gespenster der Vergangenheit suchen sie heim. Die Zeit, die still ist, hält kaum einer aus, sie schlagen sie tot. Niemand stellt die Uhren zurück, die Leute halten erstarrt fest an ihren Geräten. Sie füllen sich an mit Totem, sie spiegeln die Bilder vom Leben. Da ist keine Zeit, kaum einer hält inne. Wie gern möchte ich mich halten an etwas, das hält. Aber der Boden ist brüchig, wo alles trügt, trägt nichts. Was ich berühren kann, das flüstert seinen Namen, vergeblich lausche ich und nehme schweigend, was noch vom Toten übrig ist. Memento. So you leave your days of laughter, and you come days of great grief. But stay calm, companion, just stay calm. Days of great grief are followed after by other days that bring relief. Seit ich denken kann, bin ich glücklich gewesen mit dem Lied zwischen Berg und tiefem, tiefem Tal, von den zwei Hasen, die sich am Gras gütlich taten, vom Jäger niedergeschossen wurden, und als sie sich besonnen hatten, dass sie noch am Leben waren, von dannen liefen. Aber spät erst habe ich die Lehre darin verstanden. Vernunft kann es nur in Verzweiflung und Überschwang aushalten. Es bedarf des Absurden, um dem objektiven Wahnsinn nicht zu erliegen. Man sollte es den beiden Hasen gleich tun. Wenn der Schuss fällt, närrisch für tot hinfallen, sich sammeln und besinnen. Und wenn man noch Atem hat, von dannen laufen. Auf der Wiese hüpft ein Hase, hüpft ganz lustig vor sich hin, fällt beim Hüpfen auf die Nase, fällt beim Hüpfen näslings hin. In der Wiese liegt der Hase, weint ganz traurig vor sich hin, küsst die Blume ihm die Nase, sagt ihm, war doch nicht so schlimm. Hüpf doch weiter, lieber Hase, hüpf doch lustig vor dich hin, und auf seine Hasennase küsst die Blume nochmal ihn. Mit zwei Küssen auf der Nase ist dem Hasen froh im Sinn. Auf der Wiese hüpft der Hase wieder lustig vor sich hin. Ich sehe schon, es gibt mehr Brüche noch. Jein. Wir hatten nicht viel Vorbereitung, so jein. Du musst dich in den Hasen hineinversetzen. Ah ja, ich bin schon wieder dran, sehe ich ja. Auch gerade. Ich kann dir schon noch Schönes schreiben. Ich kann dir schon noch Schönes schreiben, ganz leicht sogar, denn du bist schön und schlimm, schön schlimm, schlimm schön. Ich lass auch gern das Schlimme bleiben, ganz leicht sogar, denn du bist schön, mehr schön als schlimm, mehr schön. So kann ich deinen Blick beschreiben, in ihm kann man die Schönheit sehen, die Schönheit ist ihm anzusehen. Ich kann auch deinen Mund beschreiben. So Schönes ließ er schon geschehen, ist mir durch ihn geschehen. Auch deine Hände zu beschreiben, verlangt von mir das Wörtchen schön. Die Hände Ruths sind schön. Und so kann ich weiter dich beschreiben, deine Haare, deine Wangen, schön, so wie dein Busen, deine Backen, schön. Dein Lachen, deine Liebe zu beschreiben, deine Worte, Briefe, schön, so schön. Und last not least, auch deine Küsse, schön. Von Ruth, my dear, von ihr zu schreiben, gelingt ganz leicht, denn sie ist schön und schlimm, schön, schlimm, schlimm, schön. Stimmt. Ich liebe dich leise, fürs Laute fehlt mir die Kraft. Das wird übertönt vom Lärm, der uns betäubt und Stumpfheit schafft. Wir sind verloren im Lärm und blicken angstvoll umher. Aber die Angst macht uns blind und wir sehen uns nicht mehr. In deinen Zügen liegt die Hoffnung, im Erkennen zu entkommen. Die Möglichkeit zur Flucht jedoch ist uns in dieser Welt genommen. Deine Hände halte ich fest auf Papier, auf deiner nicht enden könnenden Reise. Ich betrachte dich warm aus der Ferne. Ich liebe dich leise. Der Schein der Welt, in der ich wandle, wandelt sich vor mir ins Nichts, je mehr ich bin. Und während die Momente an Substanz gewinnen und jedes Wesen an Kontur, umfassen die Begriffe herrlich aufgeschlossene Sinne. Das A priori der Erfahrung entfaltet sich in mir zur Wirklichkeit und in den Augen trage ich ein dunkles Wunder. Es bricht ein Wort durch die Zeit, da zeichnet ein Geist seine Hand auf Papier und bricht sie in Stücke. Er blickt auf das Wort, das sich erzählt. Es zeichnet das Wort sich selbst in die Zeit und ohne Bedeutung. Da verliert der Geist seinen Grund. Er blickt auf den Schatten, der er nicht ist, und verfolgt ihn gespannt. Er zielt auf sich selbst und verfehlt, was er trifft. Es bricht die Zeit durch das Wort und hat keinen Kopf. Sie tanzen einen Reigen in geschlossenen Räumen. Sie stellen sich vor, die Welt ist ihr Wille. Sie drängen die Finger ans Glas und hauchen sich tot ein mit ihrem Verstande. Sie berühren die Welt in Gedanken und fällen sich selbst ohne Urteil. Sie tanzen im Nichts einen Reigen. Rastlos verwenden sie Formen, die starren sie an wie ein Wunder ohne Grund. Sie suchen in ihrem Kopf die Welt, die verschwindet. Manchmal erinnert sie etwas an Wahrheit, dann kappen sie schnell alle Seile und lächeln verschmitzt. Sie schweben in Lüften, da regt sich kein Hauch, da dehnt sich der Geist aus und findet kein Ende. Sie reden gerne in Bildern und schlagen sie an die Wand, die nicht blutet. Sie ersticken die Luft, die sie atmen und erfreuen sich am Glanz ihrer Bilder. Da sitzen die Menschenhüllen, da sitzen sie traulich zusammen. Sie befehlen sich selbst. Dreht euch im Kreis, den ihr bildet, unsichtbar überzieht, was sie speien, die Welt. Sie zergliedern ihr Herz mit dem Mund und tanzen im Nichts einen Reigen. Danse macabre. Kaskaden der Angst prasseln hernieder, kaum hörbar ertönen sinistre Lieder. Sieh diese Wesen, wie sie sich fliehen, in lähmende Weltfurcht sich eilig verziehen, in endloser Ferne einander verbunden, mit Fesseln, die stetig sie tiefer verwunden. Jedes Rühren, jedes Zucken, jedes Fliehen verstärkt reihum den dumpfen Schmerz. Von undurchschauten Kräften angetrieben, sind's Attacken, auch wenn sie sich lieben. Jedes Nähern zieht geradewegs aufs andere Herz. und niemand wird von niemandem verziehen. Bei der freundschaftlichen Besprechung einer Hausarbeit. Das ist schon ganz gut, allerdings meine ich, dass da, wo es dir um die Wandlung ging von der Rolle der Frau im vorbürgerlichen Haushalt, also du weißt schon, wo sie sozusagen gerade mal die Bücher des Mannes, des damals ja noch Patriarchen, der aber doch auch schon seine ökonomische Lebensgrundlage verloren hatte, ohne dessen gewahr zu sein, also du weißt schon, die Frau vorher sozusagen als Putze, also wo die dann angefangen hat, sozusagen gewissermaßen beim Staubwedeln, beim Putzen mal so ein Buch in die Hand genommen hat und dann, das ist ja schon so eine Art Erweckungserlebnis, egal wie kritisch wir das heute vielleicht sehen mögen, wegen Auschwitz sozusagen, also dass du an der Stelle, also ich würde meinen, dass du, wenn du diese konkrete Frau vor Augen hast und dir auch deinem Leser vor Augen stellst, dass du, hatte ich ein bisschen den Eindruck, beinahe sozusagen etwas flapsig daran gehst, weil es macht ja, also ich finde deine Arbeit gut, wirklich, aber es macht dann doch vielleicht einen Unterschied, ob sie dann Hildegard von Bingen, die, ich weiß, ja auch sozusagen ihre frühfeministischen Aspekte hat, unwidersprochen, ob sie also die Bingen aus dem Regal holt oder, ich weiß nicht, oder sagen wir mal den Bukowski, naja, der hat ja damals noch gar nicht geschrieben. Oh, wie ich euch liebe. Rastlos rennt geformtes Ich durch das verinnerlichte Außen, endlos scheinen die Verzweigungen der unsichtbaren Herrschaft. Rastlos, nach Begriffen greifend, stehe ich vor hochgezogenen Mauern, an die schmettert hilflos, ungehalten, unermüdlich, mich verzehrend meine Sehnsucht. Vor hochgezogenen Mauern scheitert langsam jede Hoffnung an den vor Angst erstarrten Menschen. Die Formen der Verwertung sind im Wandel und verdichten träge sich zu kunstvoll kalt gestalteter Natur. Im Verborgenen sind wir längst vernichtet. Epitomie. Wie jeden Morgen machte er sich auf den Weg, auf seinen Weg. Der Weg war nicht weit. Vom Altersheim, das seine Wohnstadt war, waren es nur etwa 300 Meter bis zu der Bank im Stadtpark, auf die er sich dann setzte, den ersten Schluck von der mitgebrachten Flasche Bier nahm und dann versuchte, aus seinen Armen die Erschöpfung vom Tragen der Flasche herauszuschütteln, denn für seinen alten, mageren Körper war dieser kurze Weg mit der Last der Flasche die größte Anstrengung des Tages. Hatte er sich dann nach einigen Minuten, in denen er mit gebeugtem Oberkörper und hängendem Kopf auf der Bank saß und kurz und heftig nach Luft schnappte, endlich erholt, richtete er sich langsam auf, schlug die dürren Beine übereinander, legte die Hände in den Schoß und starrte mit ernst gehobenem Kopf hohlwangig und regungslos vor sich hin. Dies war die Haltung, die er während der 2 Stunden, die er täglich auf der Bank verbrachte, beibehielt, einzig und allein unterbrochen von den wenigen, gemächlich ausgeführten Bewegungen, die er brauchte, um seine Bierflasche zu nehmen, zum Mund zu führen, hochzuhalten, bis er glaubte, genügend Schlucke genommen zu haben und die Flasche endlich wieder neben sich auf der Bank abzustellen. Nun machte er sich also wieder auf den Weg. Wie jeden Morgen, so war er auch heute wieder der Erste gewesen, der sich zum Frühstück in den Speisesaal des Altersheims gesetzt hatte und auch der Erste, der wieder aufgestanden war. Und natürlich war er wie jeden Morgen auch heute wieder der Verschwiegenste von allen gewesen. Während um ihn herum ein ständiges Raunen und Plaudern von den Gesprächen der anderen zu hören war, ab und zu, wenn wieder einer den Saal betrat, ein gegenseitiges freundliches Begrüßen, saß er still und steif vor seinem Kaffee und seinen Semmeln, welche Dinge er in fast mechanischer Manier trank und aß. Damit fertig stand er auf, verließ grußlos den Saal, holte sich seine Flasche Bier und machte sich endlich auf den Weg. Starr war seine Haltung beim Gehen, der Eindruck des Harten nur aufgelockert durch das Schlottern der Kleidung um seine dürren Gliedmaßen. hinter dieser ehrwürdigen Steifheit die Mühsal versteckend, die ihm jeder einzelne Schritt bereitete, kam er seinem Ziel näher. Doch wer den Alten kennt und ihn beobachtet, muss nun zutiefst erschrecken. Was ist passiert? Plötzlich bleibt der Alte stehen, fängt an zu zittern, reißt den Mund weit auf und atmet schwer, die Augen starr dorthin gerichtet, wo seine Bank steht. Folgen wir seinem Blick vorsichtig, richten auch unsere Augen zaghaft auf die Bank. Und, oh, oh, oh ja, wir verstehen seinen Schrecken, wir ahnen die Schwere seines Schocks. Die Bank, seine Bank, sie ist besetzt. Genau dort, wo er immer sitzt, muss er einen anderen entdecken, einen anderen Alten mit übergeschlagenen Beinen in den Schoß gelegten Händen, seiner Umwelt keine Beachtung schenkend. Selbst die Bierflasche fehlt nicht, auch sie steht dort, wo sonst seine steht. Lang, sehr lang steht er da, kann seinen Blick nicht abwenden, kann sein Unglück nicht fassen. Langsam, sehr langsam nur hört das Zittern auf, normalisiert sich seine Atmung und erst sehr spät dreht er sich um und geht ratlos zum Heim zurück, zurück in sein Zimmer und verlässt es nicht bis zum nächsten Morgen. Morgens beim Frühstücken scheint alles wie immer, doch wer genauer hinsieht, erkennt im Gesicht des Alten die Zeichen einer großen Erschütterung, die Angst, die sich in seinen Zügen verrät, und er erkennt, dass die anderen, teils voll Sorge, teils voll Argwohn und teils auch voll Schadenfreude, immer wieder zu ihm schielen. Und wer genauer hinhört, merkt sogleich, dass die Gespräche heute gedämpfter, die Begrüßungen weniger ausgelassen sind. Und wer ganz genau hinhört auf das Tuscheln und Murmeln an den Tischen, der wird merken, dass der Name unseres Alten immer wieder fällt, der Name, der sonst nie erwähnt wurde, denn, so wie er die anderen ignorierte, so vergaßen auch sie ihn fast mit der Zeit. Als der Alte endlich fertig mit seinem Frühstück ist und sich anschickt, aufzustehen, stockt für einen Moment das Murmeln an allen Tischen. Verstohlen drehen sich alle Köpfe, wie von einer geheimnisvollen Macht gelenkt, in Richtung zu dem Alten hin. Schwerer noch und langsamer als sonst bewegt er sich, scheint gegen eine gewaltige Macht kämpfen zu müssen bei jedem Schritt, als er jetzt sein Bier holt und zum Ausgang sich schleppt, vorbei an den anderen, die sich alle, ohne Ausnahme, am Eingang versammelt haben, wie um ihm ein letztes Geleit zu geben, macht er sich wieder auf den Weg, auf seinen Weg. Bewusstlos in eine Art Trance des Leidens verfallen, schafft er es tatsächlich bis nahe hin zur Bank. Schwer hebt er den Kopf, schon ahnend, nein wissend, bis ins Innerste wissend, was ihn erwartet, was er gleich sehen muss, ins Unvermeidliche sich schickend. Ein letztes Zögern noch, dann öffnet er die Augen und da sieht er ihn, wie gestern, wie er da sitzt, als ob er ihn imitieren, verspotten wollte. Noch einmal brandet der Schmerz in ihm auf, sogar eine einzelne Träne löst sich aus seinen Augen, doch bevor diese sein Kinn erreicht hat, richtet er sich auf, geht mit festem Schritt von hinten auf den Sitzenden zu, bei ihm angelangt hebt er die Flasche, die er sonst kaum halten konnte, hoch in die Luft, holt weit aus und erst erklingt ein dumpfer Ton, als die Flasche den Schädel des anderen trifft und dann gleich darauf ein heller, als sie in tausend Teile zersplittert, und dann wieder, als der zur Seite sackende Kopf des Getöteten auf das Holz der Bank trifft, ein dumpfer Ton, wie als trüber Abschluss dieser kurzen Symphonie. Getan, was er tun musste, vollendet der Alte nun sein Werk. Er fasst die Leiche unter den Armen, zerrt sie mit aller Kraft von seiner Bank, legt sie auf den Boden, setzt sich dort, wo er immer saß, schlägt die Beine übereinander, nimmt die Flasche Bier des anderen, trinkt einen tiefen Schluck, stellt sie zurück, legt die Hände in den Schoß und blickt, fast so wie immer, starr geradeaus. Die Bestatter mussten sich sehr anstrengen, die Beine und Hände des alten Mannes voneinander zu lösen, der im Park auf einer Bank sitzend, neben sich auf dem Boden die blutüberströmte Leiche eines anderen Alten gestorben war. The Vergessen Sie mir nicht, was alles war. Verkaufen Sie sich gut. Erzählen Sie mir doch von all den Lauten und den Worten. Wie war das noch, was dort geschah? Der Zug fährt durch die Nacht. Im Innern brennt der Schmerz in mir. Ein fremdes Wispern in der Nacht im Licht. Zerbrochen ist mein Schild. Im Innern schneiden mich die Trümmer. Unter Menschen ist die Nacht. Der Zug, das Licht und darin ich. Zerbrochen bin ich unter Menschen und füge meinen Teil zum Ganzen, den Schmerz im Licht, den Mann in mir. Auf meiner Haut, die brennt, bewegt der fremde Mann sein Fleisch, er weidet sich an meiner Haut, die ich nicht bin. Im Licht bäumt sich ein Körper auf, besinnungslos mit leerem Blick, der Schlüssel fehlte und ich ging zurück im Dunkeln. Tief schürft der fremde Mann sein Fleisch in meinen Rücken, in feuchte Haut von Schmutz und Finsternis umgeben. Die Haut zerreißt und in den Laken birgt der Schlaf vergessen. Am Morgen kauere ich stumm am Boden, der mich umschließt. Den Bann durchbrechen kann ich nicht, der Mann, der schlägt in mich zu tief hinein und vor dem Zug, da glänzt die Nacht. If only, if only, if only. If anything I dreamed to do had been similar to the world I knew, I had not drunken that amount. I, one day, for sure, had started to count. Oh. Siehst du das Datum? Nee. Okay. Ohne Datum. Eins. Die Zeit hat sie, ohne lange zu zögern, aus unsichtbaren Fängen verloren. Was Fassade war, ist nun Farce. Sie wandeln in Räumen ohne Gedächtnis. Sie greifen nach Dingen, deren Gestalt keinen Sinn mehr ergibt, und fremd sehen sie nach draußen. Ruhelos sind ihre Blicke, sie suchen die Welt, aber gibt sich nicht mehr. In Momenten, die beinahe greifbar scheinen, verweilen die Augen an vergangener Ahnung. Ihr Dasein ist wie Nebel, sie fühlen die gebildeten Geister von einst, entgleiten wie zarter Hauch. Sind ihre Lippen bebend und warm, ihre Schläge sind machtlos. Sie bäumen sich auf bisweilen und bringen im Fallen Worte hervor. Ohne Gefüge im Verfließenden tasten sie, indem sie ertrinken, nach Ausdruck. Sie wandern umher in gestaltlosen Räumen wie Beckets Mensch auf dem Rücken im Dunkeln. 2. Im Dunkeln hat die Zeit sie, ohne lange zu zögern, wie Beckets Mensch auf dem Rücken aus unsichtbaren Fängen in gestaltlosen Räumen verloren. Sie wandern umher, sie wandeln ohne Gedächtnis, im Verfließenden tasten sie. Sie greifen nach Dingen in Räumen, in denen sie ertrinken, nach Ausdruck ohne Gefüge. Was Fassade war, ist nun Farce. Sie bäumen sich auf bisweilen und bringen im Fallen Worte hervor, deren Gestalt keinen Sinn mehr ergibt. Ruhelos sind ihre Blicke und fremd sehen sie nach draußen. Ihre Schläge sind machtlos, sie suchen die Welt, aber gibt sich nicht mehr. Ihr Dasein ist wie Nebel, sie fühlen in Momenten, die beinahe greifbar scheinen, sind ihre Lippen bebend und warm. Wie zarter Hauch entgleiten die gebildeten Geister von einst, verweilen die Augen an vergangener Ahnung. Gegenrede. Mit Inbrunst sagt der Mann, oh glaub mir doch, ich liebe dich. Die Frau winkt ab und sagt, ach was, die Triebe trieben dich. Der Mann mit Herzeleid, mein Schatz, vertraust du mir wohl nicht? Drauf küsst sie ihn und denkt, und wenn, so schlecht sind Triebe nicht. Ein neueres Gedicht. 1991. Die Theorie von vorn stimmt. Ja. warst, da liegst du begraben, unter Sternen und Blumen, wie ein Versprechen, das wir nicht hielten. Wir hielten einander zurück und wurden stumm voreinander in der schrecklichen Zeit unter Menschen. Unter Menschen, da wurden wir klägliche Schatten. Ich verbrannte dein Bild und erinnere mich, wie wir nicht waren, weil wir nicht sind. Wo du bist, da liegst du begraben. Ich verbrannte dein Bild, um die Bilder von dir zu bewahren. Capriccio, schauen zwei, drei Leute dich nur an und tun's genau, zerbröselst du vor ihren Augen. Wir möchten wohl verweilen und das Zerbrochene zusammenfügen, aber ein Sturm treibt uns voran, der überrollt die Zögernden. Im laufenden Getriebe wenden wir uns trauernd um, mit wehem Herzen und mit leeren, offenen Händen, die Münder voller Staunen. Beständig suchen wir zu heilen in den Trümmern der Geschichte. Dort trägt ein Engel den Schmerz der Menschenwelt in sich. Unter seinen Flügeln hegen wir die längst erstickte Hoffnung, Mensch zu werden, und unter groben Tüchern bleibt verborgen, wovon noch nie gekostet wurde. Das war's. Sagen. Ja, du machst jetzt die Diskussionsleitung, ne? Jawohl, Sir. War das nicht so aus? Ne? Nein. Bernd meinte, wenn jemand Lust hat, mehr zu hören, dass wir etwas für eine Zugabe mitbringen sollen. Also wir haben noch etwas dabei. Sollen wir noch mehr vorlesen? Ja. Ja. Danke. Das ist schön. Nicht nur du, weil du hast uns ausgesucht, oder? Ja. Also ich habe was Unsachliches und was Sachliches mitgebracht. Ich habe was Kurzes. Bloß kein inhaltlicher Hinweis. Meine Texte haben mit der Arbeit zu tun, die ich als Krankenschwester tue. Meine Arbeit hat mit Texten zu tun. Gieß du doch, gieß, fang du doch einfach an. Was? Fang du an, ich überlege. Okay. Das ist der Kommentar, den man eigentlich am Anfang stellen hätte können. Vorgeführt. Das poetische Gefühl, es stellt sich nicht ein und was dann nicht funktioniert, das ist der Reim. Basaler noch fürs dichterische Tun, es stimmt nicht mal das Metrum. Ja, ich nehme den unsachlichen Text, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, auch der, naja, nicht ganz der älteste. Das ist entstanden, bevor ich nach Berlin gekommen bin, 2006. Da habe ich 3 Jahre lang in einem Altenpflegeheim für Nonnen in Unterfranken gearbeitet. Das war bislang, glaube ich, die schlimmste Arbeit, die ich gemacht habe. Heißt ja auch Unter. Und wie? Unterfranken. Heißt, ja. Und ich habe damals mehrere Versuche unternommen, also das einfach aufzuschreiben, was ich da erlebe. Und das ist, kann man sagen, ein Ausschnitt aus einem einzigen Nachtdienst dort. Jesu mein, hab Erbarmen, nimm mich endlich zu dir. Schwester Selma, die im Halbdunkel auf dem Rücken liegt, schlägt sich monoton mit der rechten Hand auf das Brustbein, eine hilflose Büßergeste. Ihre blinden Augen starren zur Zimmerdecke, ihr linker gelähmter Arm liegt auf ein Kissen gebettet an ihrer Seite. Was für ein grausamer Tod, fährt sie fort. Ich bete doch zur Jungfrau Maria, aber die ist halt sehr beschäftigt. Agnes tritt ans Bett und nimmt sanft Dietlindes Hand. Guten Abend, Schwester Dietlinde. Ich muss die Einlage bei Ihnen wechseln und Sie wieder auf die andere Seite drehen. Ich bin so vorsichtig, wie es geht, okay? Oh, Schwester, hab Erbarmen, lass mich in Ruhe. Zu wem kann ich denn noch beten? Ich weiß es nicht, murmelt Agnes hilflos, während sie denkt, dass sie am liebsten schreien würde, wie ein Mensch denn nur so bescheuert sein kann, an einen barmherzigen Gott zu glauben, ihn zu verehren, anzubeten, ihm das eigene Leben, den Geist darzubieten als Opfer, ihn in all dem Elend als liebenden Vater zu bezeichnen, der unendlich gütig sei. Ein Gott, der, würde er denn existieren, einen jahrelang mit langsam kontrahierenden Armen und Beinen in den eigenen Ausscheidungen liegen lässt und schweigt. Doch sie wiederholt nur. Vorsicht, jetzt geht es nach links, okay? Und sie winkelt das steife rechte Bein der aufstöhnenden Nonne an und dreht sie langsam. Der Geruch, der Gestank des konzentrierten Urins steigt Agnes in die Nase, scharf und penetrant. Sie säubert das Gesäß mit Zellstoff und Pflegeschaum und schmiert Salbe auf die roten, wundgelegenen Stellen. Nachdem die neue Einlage platziert ist, lässt sie den schlaffen Körper sanft an ein Kissen sinken. Sie deckt Schwester Selma wieder zu, streicht ihr kurz über die faltige Stirn und die grauen Haare und wünscht ihr eine gute Nacht. Um sie ein wenig zu beruhigen, teilt Agnes ihr noch mit, dass es erst Abend sei und sie nun einige Stunden Ruhe habe, worauf die Nonne mit einem Gott sei Dank wieder beginnt, sich auf die Brust zu schlagen. Vielmehr trifft die magere Faust auf die bis zum Hals hochgezogene Bettdecke, was die Hiebe dämpft, um wieder weiter zu beten. Heilige Jungfrau Maria, nimm mich endlich zu dir. Oh, warum quält ihr mich so? Hab Erbarmen, Jesu mein, was habe ich dir getan? Ihre Lippen sind aufgebissen und verkrustet. Agnes beugt sich nochmals über Schwester Selma und spricht laut in das ihr zugewandte Ohr. Keine Angst, das ist nichts zu essen oder zu trinken, sondern nur ein wenig Salbe für die Lippen. Keine Angst. Sie berührt den misstrauisch zusammengekniffenen Mund der Schwester und verreibt den fettigen Balsam. Jetzt aber wirklich gute Nacht. Schwester Selmas Blick ist wieder an die Decke gerichtet. Leise antwortet sie. Gute Nacht, danke. Das treibt Tränen in Agnes Augen, was ihr in manchen Nächten häufiger passiert. Tagsüber zwingen Selmas Mitschwestern sie zum Essen und Trinken, weswegen es kaum möglich ist, Selmas Gesicht zu berühren, ohne ein reflexartiges Kopfschütteln hervorzurufen und ein flehentlich ausgestoßenes »Bitte nicht!« Die Ansätze der Plastikspritzen mit Tee oder Wasser werden erbarmungslos zwischen die Lippen geschoben und hineingedrückt, die Löffel mit Pudding, Brei oder passiertem Gemüse und Fleisch ebenso, während der Kopf sich von links nach rechts dreht, von rechts nach links, in einer fortwährenden Abwehrgeste, die oft mit scherzhaften Bemerkungen der Pflegerinnen bedacht wird. Agnes arbeitet nur noch nachts, weil sie dann zumindest alleine ist und Ruhe hat vor dem widerwärtigen Geplauder der Kolleginnen. Nachdem sie Schwester Selma den Rücken zugewandt hat, tritt sie an Kriemhildes Bett, welcher sie den Bauchgurt öffnet und der Gehörlosen mit Gesten bedeutet, sie zur Toilette führen zu wollen. Jeden Abend empfängt Agnes der gleiche erstaunte Blick, wenn die demente Nonne sich ans Bett gefesselt sieht, sich danach erkundigt, was denn los sei und wie viel Uhr es sei, was ihr Agnes immer wieder aufs Neue geduldig erklärt. Stundenlang geht sie von Bett zu Bett, von Tragödie zu Tragödie, von Atemnot zu Inkontinenz, von Angstzuständen zu Depressionen, von offenen Geschwüren an den Beinen zu einem abfaulenden Fuß, von verständnislosen Gesichtern zu zahnlosem Grinsen, von Aphasie zu Geschwätzigkeit. Und sie lächelt unerschütterlich dabei, versucht Trost zu spenden und freundlich zu sein, obwohl die katholische Scheinheiligkeit, von der alles durchtränkt ist, ihr die Kehle zuschnürt und sie sich am liebsten umdrehen möchte und heimgehen, um sich in ihrer Wohnung zu betrinken und die vielen Augen nicht sehen zu müssen, die so hoffnungsvoll wie gebrochen sind, so irrsinnig und menschlich, die ihr jedes Mal wieder so freundlich und ergeben entgegenblicken, obwohl auch Agnes ihnen mitunter Schmerzen zufügt, ihnen Gewalt antut, zwangsläufig und unaufhörlich. Wenn ihr Blick über die Wände gleitet, sieht er stets religiöse Leitsätze, die alle miteinander dazu aufrufen, sich mit Schmerz und Leid zu versöhnen und sich nicht über das auferlegte Los zu beklagen. Von überall her sehen sie die gütigen Augen von bleichen Jesusbildern an, Milde lächeln unzählige weich gezeichnete Marias aus Holzrahmen, die ein unschuldig und sündenfrei gezeugtes Baby im Arm halten. In jedem Zimmer hängt mindestens ein Kreuz mit einem daran genagelten Mann, dessen Kopf sich zur Brust neigt, die obligatorische Dornenkrone ans Haupt gedrückt. Papst Johannes Paul II. Ist auf Wandteppichen zu sehen, auf Fotografien und gemalt und wird in Gebeten mit guten Wünschen bedacht. In Arminias Schublade liegt einem dunklen neongelb leuchtender Plastikrosenkranz, über den Agnes jedes Mal grinsen muss, wenn sie vor dem Nachttisch steht. Guten Abend, Schwester Arminia. Guten Abend, das ist schön, dass Sie vorbeischauen, Schwester Arminia lächelt. Kann ich Ihnen noch etwas helfen, bevor Sie schlafen gehen? Fragt Agnes. Arminias skelettartiger Arm zuckt, die Wangen, die Augenlider ebenfalls, manchmal auch der Fuß oder das ganze Bein. Sie sieht sich zerstreut um. Ich möchte. Sie blickt in Sarahs Augen und in Agnes Augen und zuckt mit den Schultern, diesmal absichtlich. Wenn sie etwas berichten will, verschlimmert sich die Sprachstörung und Agnes versteht meist gar nichts. Dennoch nickt sie der Nonne aufmunternd zu, hockt sich vors Bett, da sie weiß, dass diese trotzdem gerne redet und ihr sonst kaum jemand zuhört, weil es allen unangenehm ist, ihren zunehmenden Schwierigkeiten beim Sprechen ganz im Wortsinne verständnislos gegenüberzustehen. Machen Sie ruhig langsam. Ich habe Zeit. Keine Angst. Im Fernsehen ich möchte es erzählen. Musik. Wunderschöne Musik. Eine Viertelstunde später öffnet Agnes die Tür zu Schwester Claras Zimmer. Das Bett ist leer. Davor, auf dem Fußboden, befindet sich eine große Urinlache. Mit einem Gefühl der Resignation dreht sich Agnes um und beginnt zu suchen. Clara ist weder im Aufzug, mit dem sie nachts gerne ein paar Mal auf und ab fährt, noch beim Spazierengehen in den weit verzweigten Fluren. Wenige Minuten später findet sie die bei Minusgraden schlotternde Schwester neben dem im Hof geparkten Auto. Die Arme hängen seitlich an dem dicken, nur von einem Nachthemd bedeckten Körper herab, und die Schwester, die stets nur in der dritten Person von sich redet, ruft begeistert: »Clara fährt nach Hause!« Agnes lächelt gequält, nimmt sie an der Hand und zieht die kurz Widerstrebende mit sich in die Wärme, während sie ihr freundlich klarzumachen versucht, dass es mitten im Winter, also draußen zu kalt und mitten in der Nacht und somit Zeit zum Schlafen sei. Schließlich, nachdem Agnes die Windel gewechselt, ihre Hände und Beine ein wenig warm geruppelt hat, die Flüssigkeit aufgewischt und sie fünfmal wieder ins Bett geschickt hat, schläft Clara endlich ein. »Guten Abend, kann ich Ihnen noch etwas helfen?« Agnes versucht ihre Aggression gegen die vor ihr auf der Toilette drohnenden Ordensfrau mit höflicher Distanz zu verbergen. Der Habit ist über den Knien zusammengerafft und erlaubt den Blick auf die roten, geschwollenen Unterschenkel, auf denen sich dicke Krampfadern abzeichnen und wovon die Haut in Fetzen abfällt. Die deformierten Füße stecken in alten Lederschlappen. Schwester Salesia blickt von der auf einem Stuhl vor ihr liegenden Lektüre der aktuellen regionalen Tageszeitung auf. Leidend verzieht sie das Gesicht und blickt theatralisch ins Leere. »Nein, helfen kannst du mir nicht. Ich muss halt schauen, wie ich durch die Nacht komme. Dass ich sowas mitmachen muss, aber man muss halt durch. Jeder muss seinen Weg gehen. Da kann man nichts machen. Ich habe mich jetzt nochmal aufs Klo gesetzt. Ich muss ja sowieso dauernd raus. Ich könnte eigentlich die ganze Nacht auf dem Klo sitzen bleiben. Es nützt nichts. Meinen Joghurt habe ich schon gegessen. Ich lese gerade noch, wer alles gestorben ist. Da sind immer Leute aus meiner Heimat dabei. Letzte Woche stand mein Cousin drin. Ach, man ist kein Mensch mehr, wenn man nicht schlafen kann. Ich armer Tropf. Hast du das gehört von diesen Männern mit diesen Stiefeln und den Glatzen? Die haben eine Halle gekauft, dass die sowas dürfen. Dabei war der Krieg so furchtbar. Das wünsche ich niemandem, dass er sowas mitmachen muss. Schaffen haben wir damals müssen, aber alle haben zusammengehalten. Ach, das war eine schlimme Zeit. Mein Onkel ist in Russland gefallen. Dann hätte er mal lieber daheim bleiben sollen, der Onkel. Agnes kann sich die Bemerkung nicht verkneifen. Noch immer freundlich antwortet Schwester Salesia, ja, was glaubst du denn, was der Hitler gemacht hat, wenn jemand nicht gehorcht hat? Die sind gleich erschossen worden oder ins KZ gekommen. Das hat nicht der Hitler gemacht, sondern der Großteil der Deutschen, die ihrem Führer folgten, sonst hätte es kaum funktioniert. Nun liegt keine Nachsicht mehr in Schwester Salesias Stimme, als sie antwortet, was kannst du denn schon wissen? Ich hab's erlebt. Ich wünsch das keinem, aber wenn man es nicht erlebt hat, was glaubst du denn, was du gemacht hättest? Der Hitler und die SS, da konnte man gar nichts tun. Schlimm war das. Am Anfang waren noch so Juden da. Meine Mutter hat ab und zu was von denen gekauft. Das ging später nicht mehr. Man musste ja auch an die eigene Familie denken. Bei uns hat niemand was gegen die Juden gehabt. Und wir wussten ja auch nicht, was mit denen passiert. Ich habe mich immer um andere gekümmert. In der Gemeinde, wo ich war, habe ich 40 Jahre lang Frieden gebracht. Ich war immer fleißig, selbst als die Rote Brut uns verfolgt hat. Die Rote Brut? Wen meinen Sie denn? Na, die Sozialdemokraten, die haben uns in Hessen verfolgt damals. Bist du etwa auch so eine? Nein, nein, um Gottes Willen, versucht Agnes zu versichern. Unser Liesje fährt fort. Und heute noch kommen mich ein paar von den Kindern besuchen. Nach dem Krieg waren so Ausländerkinder da und Behinderte auch. Ach, süß waren die, aber arm dran. Das war oft eine Erlösung, wenn die gestorben sind. Studenten waren auch da aus allen Ländern, die haben damals da gewohnt. Neger und Polen, alle Rassen. Und reden mussten wir mit Händen und Füßen. Aber um alle habe ich mich gekümmert. Wenn man heute immer liest, was die Ausländer hier so machen, das war bei uns anders. Die haben hier studiert und sind wieder in ihre Heimat gegangen. Die haben halt eine ganz andere Mentalität. In manchen Schulen sind doch schon weniger Deutsche als Ausländer drin. Kein Wunder, wenn die Bildung so schlecht ist. Da sprechen ja viele kein Deutsch. Und unsere Kultur wird irgendwann... Das ist doch keine deutsche Kultur mehr dann. Als der Hitler noch da war, der hat sich um sowas gekümmert. Missgeburten gab es damals nicht so viele, weil die Leute noch nicht so ein unnatürliches Verhalten hatten. Heutzutage treiben sie ab und Abtreibung ist Mord. Salesia unterbricht sich kurz, um drohend zu Agnes aufzuschauen, die sich beeilt, ernst und zustimmend zu nicken, während sie über den Wortlaut eines Spruches auf einem Nazi-Aufkleber grübelt, den sie irgendwann an einem Laternenpfahl gesehen hat. Menschen sind Ausländer, außer da, wo sie hingehören. Oder ebenso ähnlich. Und die Ausländer kriegen viel mehr Kinder, da gibt es bald überhaupt keine Deutschen mehr. Wo soll das denn hinführen? Missbilligend und betrübt zugleich schüttelt Salesia den Kopf. Ja, die Menschheit wird nie klug aus dem, was geschieht, unterbricht Agnes den Sermon. Da hast du recht, was ich schon alles erlebt habe. Ein Buch könnte ich darüber schreiben und was man dann noch erleben muss. So ist das Leben halt, man darf sich nicht beschweren. Ich habe eine Cousine, die war ein Jahr lang in Indien und die hat ihren deutschen Freund verlassen, um so einen Inder zu heiraten. Das kann doch nicht gut gehen. Obwohl es ein netter Mann ist, nicht so schwarz, wie ich gedacht habe. Die Inder sind gar nicht so dunkelbraun. Er war nämlich mal hier, sie hat ihn mitgebracht, als sie mich besucht hat. Ein ganz zivilisierter Mann. Er ist sogar Lehrer, Englischlehrer. Heutzutage ist ja alles anders. Also ich wünsche dir, dass du nicht so viel Arbeit hast heute Nacht. Ich leg mich bald hin. Tun Sie das. Gute Nacht trotzdem und auf Wiedersehen. Schnell zieht sich Agnes zurück, schließt erleichtert die Tür und flucht davor leise herum, etwas wie dämliche Faschistensau, was ihre Stimmung leider nicht hebt. Vor der nächsten Tür holt sie tief Luft, atmet langsam aus und versucht, Salesias widerliches Gerede zu vergessen. Dann geht es weiter. Einige Zeit später bleibt die Oberin vor Sarah stehen, um einen ihrer üblichen Monologe zu halten, da letztere im Stationszimmer sitzt und mit Schreibkram beschäftigt ist. Genervt legt Agnes den Stift aus der Hand und dreht sich zu Serafine um. Diese erzählt von Schwester Venantias Waschzwang, der in einer Gemeinschaft schier unerträglich sei. Ach, und das müssen Sie sich mal vorstellen. Dann wäscht sie sich nach allem, was sie angefasst hat, die Hände und von ihren Sachen darf niemand etwas anfassen, sonst wird sie schier verrückt. Die Haut wird ganz wund davon. Und als sie mal in ein anderes Zimmer musste und ihren Schrank ewig nicht ausgeräumt hat, da bin ich einfach hineinmarschiert und habe es gemacht. Also das geht doch nicht. Den Aufstand hätten sie erleben sollen. Und in der Küche hat sie auch mal gearbeitet, eine Zeit lang. Wenn da das Gesundheitsamt reingekommen wäre. Haha, die Venantia hat sich immer so Stofflappen um die Hände gebunden, in Schnaps getränkte Stofflappen zur Desinfektion. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Aber tun musste sie schließlich irgendwas, nicht wahr? Ein Mensch muss doch arbeiten. Wie gefällt es Ihnen hier eigentlich? Ist es so, wie Sie sich gedacht haben? Als junger Mensch möchte man sich ja verwirklichen und etwas Sinnvolles machen. Sie sieht Agnes aufmunternd an, die ohne zu zögern freundlich lächelnd antwortet: Oh ja, mir gefällt es sehr gut hier. Es ist so viel freundlicher und stressfreier als im Krankenhaus. Und die Leute sind alle so nett. Während sie gleichzeitig denkt: Nein, ich arbeite ausschließlich für die Kohle, aber wenn ich dir das sage, würdest du sofort davon ausgehen, ich würde die Nonnen schlecht behandeln, als ob die was dafür könnten und nicht nur euren scheiß Idealen keinen Respekt zollen, obwohl es ja genau umgekehrt ist und ihr vor lauter Berufung, Idealismus und Glauben das Leiden vor euren Augen gar nicht wahrnehmen wollt. Ja, das ist schön, das freut mich für Sie, erwidert Schwester Seraphine gedankenlos und blickt zerstreut umher. Ich habe mich auch ein wenig umgehört und es sind soweit alle zufrieden mit Ihnen. Das merkt man ja, wenn die Schwestern Angst haben vor einer bestimmten Pflegerin oder weinen, wenn sie wissen, dass jemand bestimmtes Nachtdienst hat. Agnes ist ebenfalls zum Weinen zumute, wenn sie an die Gestalten in ihren Gitterbetten denkt, die allen Grausamkeiten bis zu ihrem Lebensende ausgeliefert sind. Das schrille Läuten der Glocke unterbricht ihren Gedankengang. Wer ist es denn? Fragt die Schwester und Agnes sieht auf die aufblinkende Zimmernummer. Schwester Ottilie. Ach, die kann ruhig mal eine Weile warten, meint Seraphine fröhlich. Kommen Sie denn nächste Woche zur Weihnachtsfeier, es wird ein tolles Buffet geben und es wird gesungen. Davor ist auch ein Gottesdienst, zu dem alle herzlich eingeladen sind. Heute im Gottesdienst ist bei, na wer war das nochmal, bei der Meritis ist am Bein eine Vene geplatzt. Sie ist vor dem Altar in die Knie gegangen und unter ihr hat sich eine Blutpfütze gebildet. Sogar in die Schuhe ist das alles gelaufen und sie haben einen Druckverband angelegt. Unglaublich, wie das geblutet hat, als hätte sie jemand abgestochen. Aber da werden Sie eh mal reinschauen bei ihr, nicht wahr? Ja, der Spätdienst hat mir davon erzählt. Als ich drin war, hat sie aber geschlafen. Ja, ich bin dann noch im Büro und wenn irgendwas ist, können Sie mich anrufen. Einen ruhigen Dienst. Danke, gute Nacht. Agnes wartet, bis die Nonne um die Ecke verschwunden ist, stößt einen tiefen Seufzer aus und erhebt sich, um schnellen Schrittes zu Schwester Ottilie zu gehen, bei der sie sich entschuldigt, dass es so lange gedauert hat. Die Nächte ziehen sich trotz der vielen und anstrengenden Arbeiten in die Länge und Agnes verlässt das Kloster jeden Morgen mit einem glücklichen, erschöpften Lächeln und der Vorfreude auf ihr Bett. Den schmerzenden Rücken schließlich, nachdem sie geduscht hat, um den Eindruck des Beschmutztseins loszuwerden, auf das Kissen sinken zu lassen, ist eine Wohltat. Ihr Schlaf jedoch ist oft begleitet von Albträumen, in denen christliche Fanatiker, Zwang und Verfolgung eine große Rolle spielen. Ich habe die Geschichte seitdem nicht mehr gelesen, es tut mir leid. Ich kann noch was Kurzes, Heiteres beitragen. Es heißt Leidwesen. Johanna, Johanna, voll Schmerz und voll Wut, gegen Welt und die Menschen und doch ohne Mut. Mit sich ganz alleine, da wird ihr ganz bang, da hört sie bald nur noch den Klagegesang, der leise doch ständige Inneres durchzieht und bösartig wendig dem Willen entflieht, dem Willen, der mählich ins Dunkle sie drängt und dazu, dass schmählich sie Gram sich erhängt. Johanna, Johanna, voll Schmerz und voll Wut, gegen Welt und die Menschen und doch ohne Mut. Damit hören wir auf.